Der seltsame Löwe. Irgendwo am Rande Afrikas, weit weg von dem reißenden Fluss, der den dichten Urwald mit seinen haushohen Palmen und die weite Steppe mit ihrem mannshohen Gras umschließt, lebte einmal noch ein vierter Löwe, und der hieß Ali. Auch der kleine Ali war genauso fröhlich wie alle jungen Löwen, mit einem Schopf auf dem Kopf, kurzen Beinen und einem langen Schwanz, der beim Spielen lustig durch die Luft schaukelte. Aber als Ali eines Tages wieder mit seinem Löwenpapa und seiner Löwenmama an ihrem Wasserloch unter ihrer Lieblingspalme lag, geschah etwas Unheimliches. Mama, bin ich ein schöner Löwe? Ja, du gefällst uns sehr, Ali. Papa, sehen alle Löwen so aus wie ich? Das ist doch gleich. Du bist hier und schaust so aus wie wir, Ali. Oh, wie wunderschön. Ein Löwe läuft durch Afrika. Halli, hallo, halli, halla. Er läuft und läuft durch Afrika. Halli, hallo, halli, halla. Was braust und tobt und tust da heran? Bei meiner Löwenmähne, das ist ein gewaltiger Wirbelsturm. Ja, um Himmels willen, der Himmel verdüstert und verdunkelt sich wie pechschwarze Nacht. Los, Ali, lauf so schnell du kannst, ehe es zu spät ist. Wow! Ich kann nicht so schnell. Ich bin von einer riesigen Sandwolke eingehüllt. Ich kann euch kaum noch erkennen. Komm rasch, ich nehme dich hochgepackt. Aber ich falle wieder runter, Mama. Geschwind, geschwind. Halte dich an meiner Schwanzquaste fest, Ali. Sie rutscht mir auf den Pfoten, Papa. Ich werde weggeweht. Und wir fortgeweht. Und davon. Nein, so wartet doch. Nehmt mich mit. Lasst mich nicht allein in diesem fürchterlichen Wirbelsturm. Verzweifelt versuchte der kleine Ali mit seinem Löwenpapa und seiner Löwenmama Schritt zu halten, aber seine kurzen Pfoten wollten ihn nicht so rasch tragen und bald waren alle anderen Tiere in dem mächtigen Sandsturm verschwunden. Als sich der Sturm gelegt hatte und der junge Löwe sich verwirrt den Sand aus den Augen rieb, bekam er einen Mordsschreck. Ist das gräulich! All unsere schönen Sonnenpalmen sind umgeknickt und unsere tiefen Wasserlöcher zugeschüttet. Mama! Papa! Wo seid ihr? Kommt zurück! Ich graule mich so sehr! Oh je. Weit und breit ist niemand zu sehen und zu hören. Oh weh, was fange ich nur an? Oh je, Mine, ich werde verhungern und verdursten wie ein Fisch in der Wüste. Weh und ach jammernd lief der verlassene Löwe hin und her und suchte kreuz und quer. Als er sich schließlich heiser geklagt hatte, hockte er sich bekümmert auf den trockenen, ausgedörrten Erdboden. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht wartete er so unbeweglich und vergeblich. Dann rappelte er sich zögernd auf. Schritt für Schritt setzte er Pfote vor Pfote und tappte los, um anderswo andere Löwen zu suchen. Viele Wochen und Monate war er unterwegs. Nur manchmal fand er einen kargen Happen für seinen knurrenden Magen oder eine flache Wasserstelle, um seinen Durst zu löschen. Trotzdem wurde er allmählich größer und stärker. Endlich, nach einer Ewigkeit, kam er mitten in Afrika zu dem reißenden Fluss, der den dichten Urwald mit seinen haushohen Palmen und die weite Steppe mit ihrem mannshohen Gras umschließt. In naher Ferne erblickte er einige Punkte, die sich bewegten. Vorsichtig schlich er näher und entdeckte ein paar Löwen. Strahlend sprang Ali auf sie zu und jubelte. Juhai, freue ich mich, euch zu sehen. Darf ich bei euch bleiben? Ich heiße Ali. Löwe Simba, was sagst du zu diesem komischen Namen? Löwe Leo. Wie seltsam der ausschaut. Der hat ja eine ganz krause Mähne. Und nur so kurze Beine. Nein, du bist kein richtiger Löwe. Wo kommst du überhaupt her? Von weit, weit her. Bitte, bitte lasst mich hier. Ich habe solchen Hunger und solchen Durst. Geh doch dorthin, wo du hergekommen bist. Aber da war ein fürchterlicher Wirbelsturm. Er hat alle Tiere davongetrieben. Plötzlich war ich allein und hatte nichts mehr zu fressen und zu trinken. Was schert das uns? Wir können hier keine fremden Löwen gebrauchen. Scher dich fort. Hey, hockst wohl auf deinen ulkigen Ohren, ne? Verschwinde! Ein bisschen flink, sonst machen wir dir Pfoten. Ja, ja. Entschuldigt vielmals. Ich laufe schon. Da läuft er hin. Mit eingeklemmtem Schwanz. Habt ihr schon den seltsamen Löwen gesehen? Den mit der krausen Löwenmähne? Ach, ist der komisch anzusehen. Bravissimo! Kreische ich Affe von meiner Palme herab. Dem habt ihr Löwen es tüchtig gegeben. Jawohl. Besser hätte ich ihm den Elefantenmarsch auch nicht blasen können. Einfach großartig. Nur schade, dass ich ihn so spät gesehen habe. Sonst hätte ich ihm doch einen ordentlichen Nasenstüber verpasst. Es ist immer dasselbe mit dem blindschleichigen Nashorn. Es verpasst die besten Gelegenheiten. Oho! Dich wohllauten Affe treffe ich noch allemal. Lass doch das... Ich muss schon über den fremden Löwen genug Krokodilstränen vergießen. Keine Bange. Als Vogelstrauß sage ich euch, der lässt sich hier nie mehr blicken. Ja, hört nicht auf den Strauß. Ich sage euch, der kommt bestimmt wieder. Das Nilpferd hat wahr geknautscht. Wir müssen gut aufpassen. Wenn erst ein fremder Löwe kommt, kommen bald noch mehr. Nach dem Löwen kommen die Affen. Nach den Affen die Nashörner. Dann die Nilpferde. Die Krokodile. Und die Elefanten. Sie werden uns die besten Happen vor der Nasenspitze wegschnappen. Und unsere Flüsse leer saufen, sodass ich die schrecklichsten Krokodilstränen heulen muss. Obendrein werden sie uns Löwen die schönsten Schattenplätze unter den Sonnenpalmen besetzen. Ja, und bald bleibt auch mir Strauß kein Fleckchen mehr, um meinen Kopf in den Sand zu stecken. Verrüsselt und trompetet, wir müssen uns unsere Haut wehren. Nun mach bloß nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Wo wir alle satt werden, bekommt auch noch einer mehr genug. Und wo wir alle im Schatten liegen, hat auch noch ein anderer Platz. Bei dir piept's wohl. Der freche Mäuserich wagt es, dazwischen zu fiepen. Hey, Egon. Weißt du nicht, dass diese Fremdlinge stinken wie 10 Stinktiere? Na, du Nashorn, duftest auch nicht wie ein Veilchen. Sie klauen wie die Raben. Du Affe klaust doch selber alles, was du in die Pfoten bekommst. Oh! Außerdem sind sie scheußlich faul. Bestimmt nicht fauler als das Faultier. Und überhaupt kriegen sie das Maul nie voll genug. Bisher dachte ich, du Nilpferd hättest das größte Maul weit und breit. Feste, gib's ihm, Mäuserin. Welcher Affe reißt denn immer sein Maul am weitesten auf? Ich bin stumm wie ein Stein. Bastard, wir haben gesprochen. Stimmen wir ab. Wer ist gegen den hergelaufenen Löwen? Ich. Mehr Zeit liegt, ein Zeit kriegt. Verkrauch dich, Maus. Ihr seid dümmer als die dümmste Kamelherde. Noch einen Mäusemucks und ich donnere dir, Winzling, eine Kokosnuss an den Kopf. Schweig, Affe. Alle herhören. Ich, das Nilpferd, verkünde hiermit, wenn dieser seltsame Löwe noch einmal auftaucht, werden wir ihm das Fell gerben. Darauf will ich als Elefant laut trompeten. Während sich alle Tiere triumphierend ausmalten, was sie mit dem fremden Löwen anstellen wollten, sprang Egon, der Mäuserich, empört davon. Inzwischen schlich der einsame Ali mit eingekniffenem Schwanz und so tief gebeugter Mähne, dass seine Nase fast den Erdboden berührte, über die weite Steppe und vorbei an dem dichten Urwald zu einem Gebüsch. Aber gerade als er sich mit einem Stoßseufzer darin verkriechen wollte, wurde er kräftig an seiner Schwanzquaste gezogen und eine forsche Stimme tönte: Halt! Wohin so hastig, Ali? Wer hat mich da gepackt? Ich! Wer ist ich? Na, Egon, der Mäuserich. Du meine Güte, warum verkriechst du dich? Ach, keiner will mich haben. Alle sind gegen mich. Die Löwen und der Elefant, das Nilpferd und das Nashorn, das Krokodil, der Affe, die Giraffe und der Strauß. Dabei bin ich so müde und hab solchen Hunger und solchen Durst. Du tust mir aufrichtig leid. Warte mal, ich habe noch von meinem letzten Geburtstag einen Brotfruchtbaumkrümel aufgehoben. Den kannst du gern haben. Aber wir Löwen machen uns nichts aus Brotfruchtbaumkrümeln. Ich habe viel mehr Appetit auf einen saftigen Braten. In der Not frisst die Katze Flieh. Ich wollte sagen, ein Krümel ist besser als kein Braten. Das stimmt. Hab vielen Dank, Egon. Doch das füllt nicht einmal meinen hohlen Backenzahn. Außerdem habe ich noch Durst. Hier, schau her. Auf den Blättern liegen lauter Tautropfen. Die trinke ich selber am liebsten. Naja, das sind höchstens ein paar Tropfen auf den heißen Stein. Und ich bin noch immer so traurig. Keiner kann mich leiden. Dabei habe ich ihnen gar nichts getan. Das ist eine schlimme Geschichte. Du siehst eben ganz anders aus als die anderen. Ach. Ich fürchte fast, davor fürchten sie sich. Was kann ich denn gegen ihre Furcht tun? Papa und Mama und alle Löwen zu Hause sahen so aus. Tja, lass mich mal nachdenken. Könntest du nicht einmal ein Weilchen aufhören zu knurren? Ach, das bin nicht ich. Das ist mein leerer Bauch. Ach so. Ja, ich hab's. Du musst den anderen Tieren zeigen, dass du genauso gut und noch besser bist als sie. Und wie soll ich ihnen das zeigen? Nichts einfacher als das. Morgen früh ist auf der Steppe ein Löwenwettkampf. Da läufst du hin und besiegst sie. Ich soll sie besiegen? Kopf hoch, Ali. Bei deiner Stärke schaffst du das mit links. Meinst du wirklich? Bist du denn auch da, Egon? Darauf kannst du knurren. Glaubst du, ich lasse mir diesen Wettkampf entgehen? Und stehst du mir bei? Beim großen Piep. Verlass dich ruhig auf mich. Wir beide werden das Löwenkind schon schaukeln. Versprochen? Eine Maus, ein Wort. Hier hast du meine Pfote drauf. Und hier ist meine Löwenpranke. Aber sei pünktlich auf dem Wettkampfplatz. Ich werde pünktlich sein, Egon. Fein. Und jetzt troll ich mich nach Haus in mein Mauseloch. Habt ihr schon den seltsamen Löwen gesehen? Den mit der krausen Löwenmähen. Ach, ist der seltsame Löwe schön. Lustig singend hüpfte der Mäuserich davon, während ihm Ali mit neuem Löwenmut nachwinkte. Beim ersten Sonnenstrahl war der Löwe hellwach. Mit allen vier Beinen gleichzeitig sprang er auf, reckte und streckte sich, schüttelte seine krause Mähne und machte sich auf den Weg, seinen neuen Freund zu treffen. Inzwischen waren auf dem Wettkampfplatz alle die anderen Tiere versammelt und das Nilpferd verkündete mit aufgerissenem Maul: Wie meine Wenigkeit bemerkt, sind wir alle versammelt. Wie ich sehe, fällt noch die Maus. Ich laus mich, Affe. Diesmal hat sich das schieläugige Nashorn nicht versehen. Sogar ich entdecke von meiner hohen Palme noch nicht die Maus. Wie schade. Oh, ich muss schon wieder Krokodilstränen vergießen. Alarm! Wer weiß für mich? Hier bin ich. Wird auch höchste Zeit, Mäuserich. Schneepferd tritt ein Flusspferd. Ja, ich friss eine Kokosnuss von meiner Palme. Wach ich oder träum ich mit meinem Straußenkopf im Sand? Sehe ich Nashorn recht oder schlecht? Wen bringst du damit, Egon? Oho, schaut nur genau hin. Das ist mein Freund, der fremde Löwe. Was will der hier? Ich möchte gern... Er wird bei eurem Wettkampf mitmachen. Und wer ihm etwas zu Leide tut, der kriegt es mit mir zu tun. Verstanden? Hört euch diesen Mäusefrechdachs an. Als Elefant hätte ich Lust, ihm meinen Rüssel um die Spitzohren zu hauen, dass er die Papageien pfeifen hört. Probier's mal. Bevor du ausholst, stecke ich in deinem Rüssel drin. Lass das, Egon. Nilpferd, Nashorn, Krokodil steht mir bei. Das kitzelt und krabbelt und kribbelt wie 100.000 Ameisen. Ihr dickfällige Dickreiter, gepanzerten Echsen und Vogelstreuße, habt ihr euer Herz verschluckt? Gleiches Recht für alle. Jeder kann bei dem Wettkampf mitmachen. Stimmt's oder habe ich recht, Elefant? Ja, meinetwegen. Nur komm aus meinem Rüssel heraus. Na gut, ich will mal nicht so sein. Na hoppla, da bin ich wieder. Du kannst beginnen, Nilpferd. Ja. Ich verkünde den ersten Wettkampf. Welcher Löwe am schnellsten das tiefste Wasserloch gegraben hat, hat gewonnen. Seid ihr bereit, Leo? Ja. Simba. Jaha. Und du, seltsamer Ali. Ja. Plätze, fertig, los! Elefant, gib das Signal. Was ist los? Warum schweigst du und bleibst stumm? Ich kann nicht. Meine Nase kitzelt noch immer wie wild. Hey, dieses Trampeltier macht einen Heckmeck wegen einer winzigen Maus. Wenn es mich aber kribbelt. So, jetzt hat es aufgehört. Aufgepasst, ich trompete. Du meine Güte, wie ein Elefant im Palmenhain. Mach still, Leo. Beeil dich, Simba. Ja, aber die Erde ist so hart. Und noch härter wie Felsen. Ah, bleib, dass die Fetzen fliegen. Au, aua. Ich habe einen Erdbrocken auf die Schnauze bekommen. Verknautscht nochmal. Dieser fremde Löwe buddelt alle anderen in Grund und Boden. Er ist schon tiefer, als ich jemals meinen Straußenkopf gesteckt habe. Es ist zum Krokodilstränenheulen. Oh, nur noch sein Hinterteil schaut aus dem Erdloch heraus. Oh. Schmeiß nochmal. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich mich vor Wut mit meinem Nashorn ins eigene Hinterteil picken. Juhu, Egon! Ich bin auf Wasser gestoßen! Hurra! Ali hat gewonnen! Hab ich es euch nicht gleich gebeten? Das gilt nicht! Er hat gemogelt! Nein! An seiner Stelle war die Erde viel weicher als bei uns! Werft den Krausmähnen in sein Wasser! Nein! Ja. Lasst mich doch! Nein! Nein! Reingefallen! Das Nilpferd entscheidet als Schiedsrichter. Dieser Wettkampf geht nicht. Oh. Egon, ich habe gesiegt und doch haben sie mich reingelegt. Wurde nicht, Ali. Das war ja erst der Anfang. Komm, Reich mir deine Pranke. Ich ziehe dich aus dem Wasserloch. Als nächstes folgt das Steinfangspiel. Ich, Nilpferd, schleudere einen Stein in die Luft. Und der Löwe, der ihn auffängt, hat gewonnen. Oh, das wird ein Kinderspiel für uns, Simba. Eine Kleinigkeit, Leo. Ich glaube, das kann ich auch, Egon. Achtung! Hoi. Da fliegt der Stein. Spring, Leo! Simba! Ja! Ja. Ja. Simba! Leo hat nein, Simba hat ihn fast. Ich habe den Stein! Ja. Was? Hier, du, das doch! Hergelaufener Löwe! Sofort rückst du den Stein raus, oder wir gerben dir das Fell. Au, au, au! Aufhören, Simba! Nicht doch, Leo! Warum knufft und pufft und kneift ihr mich? Ich habe ihn doch zuerst gefangen. Und jetzt hab ich ihn. Hier! Hier bringe ich den Stein als Sieger. Viva Simba! Egon, Sie haben mir meinen Sieg schon wieder abgerungen. Ja, Sie sind uns gemein. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Verrüsselt und trompetet. Für das dritte Spiel müssen wir uns etwas ganz, ganz Schwieriges ausdenken. Sonst werden wir Löwen noch von diesem hergelaufenen Fremdling geschlagen. Niemals, solange wir hier was zu knurren haben. Strauß, du bist der Klügste. Denk dir was Gescheites aus. Ich grüble schon unentwegt, aber mir will einfach nichts Gescheites einfallen. Hey, was weißt du, Nilpferd? Du hast doch den größten Dickkopf. Und du, Affe, bist der größte Quatschkopf. Esel. Maulesel. Augenblick. Mir fällt gerade was Einmaliges ein. Ach was, der Palmenkreischer will sich nur wieder wichtig tun. Dann sperr deine Augen auf, Nashorn. Erblickt ihr dort den hohen Schattenbaum? Ja. Diesmal geht es darum, welcher Löwe zuerst auf dem Baum hockt. Was? Bist du denn von allen Affenflöhen verlassen? Wir Löwen sollen auf den Baum klettern. Das wird bestimmt lausig schwer. Ihr müsst euch eben ein bisschen anstrengen. Ich habe schon mal einen Löwe auf einem Baum gesehen. Oh ja, mein Urgroßvater Simba soll oft auf eine Palme geklettert sein, wenn ihn meine Urgroßmutter Simbaline hinaufgeärgert hat. Du, Egon, was flüstern die denn die ganze Zeit so geheimnisvoll? Ich fürchte, sie hätten etwas ganz Heimtückisches aus, Ali. Ja, herhören, Löwen. Ich, das Nilpferd, verkünde. Wer zuerst dort auf dem Baum hockt, ist im dritten Spiel Sieger. Oh, Egon, Baumklettern habe ich daheim bei meinem Löwenpapa und meiner Löwenmama gelernt. Wunderbar, Ali. Dann wirst du diesmal siegen. Und da beißt die Maus keinen Grashalm ab. Wenn ich gewinne, darf ich dann bei euch bleiben? Simba, der will gewinnen. Leo, das schafft er niemals. Bevor du dich versiehst, wirst du nur noch unsere Schwänze sehen. Und von unseren Schwänzen bloß die Schwanzquasten. Aufgepasst. Elefant, gib das Signal. Auf die Bäume, Löwen! Rauf, Simba! Hinauf, Leo! Ich kann nicht. Heb mich mal, Simba. Es geht nicht. Stemm mich mal, Leo. Zieh mich. Ich rutsch immer ab. Ich zieh mich. Der Stamm ist so glatt. Das schaffen wir nie. Der Baum ist viel zu hoch. Aber nicht für dich, Ali. Ja, ich bin gleich oben. Gewonnen! Ich sitze auf dem höchsten Ast. Jetzt müsst ihr mich bei euch behalten. Ach, wir fauchen dir was, Fremdling. Du hast zu früh geknurrt. Und zu laut gebrüllt. Vorwärts, schüttelt diesen Krausmähnen vom Baum. Ja, rüttelt ihn runter. Nicht, Egon, ich falle! Dort liegt er auf dem Boden. Wo er hingehört? Aua. Ich hab mir die Pfote verstaucht. Ich will nicht länger bei euch bleiben. Scher dich zum Kuckuck. Zum Kuckuck. Das knautschte ich bereits, euer Nachbar. Dann eben dorthin, wo sich die Schakale gute Nacht sagen. Oder ich bringe dir Straußensprünge bei. Zermalmt noch eins. Endlich hat er es gefressen. Verrüsselt und trompetet. Hat lange gedauert. Ich konnte schon kaum noch Krokodilstränen vergießen. Voll Kater. Ihr seid hinterlistiger als die hinterlistigste Giftschlange. Warte, Ali, dein Freund Egon kommt mit dir. War Egon auf Alis Rücken gesprungen und verfolgt von dem höhnischen Gelächter der anderen Tiere, hinkte und humpelte der Löwe mit der Maus davon. Bis Egon ihn vorwurfsvoll anschrie. Brrr! Warum ergreifst du das Hasenpanier, Ali? Ha, du hast gut piepen. Du brauchst niemals zu kämpfen. Du kannst dich von Brotfruchtbaum krümeln und Regentropfen ernähren und jederzeit in dein winziges Mauseloch verkriechen. Einmal musste ich auch einen schweren Kampf bestehen. Du, Egon. Glaubst du, wir Mäuse leben wie die Made im Speck? Hm? Es ist schon ziemlich lange her. Trotzdem erinnere ich mich genau, als wäre es gestern gewesen. Ich hatte ein riesengroßes Stück Banane gefunden. Hm? Und gerade als ich es verspeisen wollte, erschien dieser Palmenkletterer, dieser Schreihals, dieser Kreischaffe. Und wollte es mir stibitzen. Und was hast du gemacht? Ja, ich habe mich gewehrt. Wir beide haben gewaltig darum gerungen. Wirklich, Egon? Und wie? So einen gewaltigen Ringkampf hatte ganz Afrika noch nicht erlebt. Ich habe an der einen Seite der Banane gezogen und der Affe an der anderen. Und wer hat gesiegt? Nun, wir haben eine Ewigkeit hin und her gezogen. Mal hatte der Affe beinahe das Stück gehabt und mal hatte ich es fast verloren, bis ich nicht mehr konnte. Was denkst du, was da passierte? Keine Ahnung. Ich musste loslassen und peng, purzelte der Affe auf die Nase. Das hat ihm glatt die Sprache verschlagen. Und als er so verdutzt da lag, habe ich blitzschnell das Bananenstück gepackt und mich aus dem Staub gemacht. Hat der gezetert, wie ein Rohrspatz. Ja, dennoch hatte er das Nachsehen und ich habe 3 Tage mit meiner Familie ein grandioses Bananenfest gefeiert. Wow, haben wir gemampft und geschmaust. Du meinst, ich soll mit den anderen auch um eine Banane kämpfen? Blödsinn! Irgendwann wird deine Chance kommen. Dann wirst du denen zeigen, was für ein toller Löwe du bist. Und sie werden dich bewundern und sogar mögen. Oh, das wäre zu herrlich, Egon. Aber nun bin ich vom vielen Wettkämpfen müde. Und muss mich ein Weilchen ausruhen. Ich auch. Zuschauen macht nämlich genauso müde, Ali. Gähnend kuschelten sich der große Löwe und der kleine Mäuserich aneinander. Aber gerade als sie ihre Augen schließen wollten, erschallte ein lärmendes Getöse und aufgeregtes Geschrei. Wie? Was ist los? Die Jäger kommen, Ali! Ja, gekreischt! Retten sich, wer kann! Sie kommen mit Stangen, Schlingen und Feuerrohren! Es ist zum Krokodilstränenheulen. Diesmal schnappen sie uns. Wenn ich bloß fliegen könnte, so kann ich nur meinen Straßenkopf in den Sand stecken. Das wird uns auch nichts nützen. Wir müssen uns wehren. Das Nashorn hat recht. Folge uns, die Pferd. Stampf du voran und greif als Erster an. Du bist der größte und stärkste Elefant. Oh! Drei Reißt sie zusammen, Männer! Mann, das gibt eine reiche Beute. Vorsicht! Sie kommt von allen Seiten und haben uns schon umzingelt! Wir sitzen in der Falle! Leo, jetzt werden wir gefangen. Und in Käfige gesperrt, Simba. Hey, Ali, das ist deine Chance. Fällt dir gar nichts zu unserer Rettung ein? Ja, Egon, ich glaube, ich weiß etwas. Und das hat einst mein Papa gemacht. Raschtiere, schleicht alle in Richtung Sonnenuntergang und bringt euch in Sicherheit. Ich laufe als Lockvogel in Richtung Sonnenaufgang. So werden die Jäger hinter mir herjagen und von euch abgelenkt. Das willst du für uns tun, Ali? Ja. Da bin ich als Nilpferd aber platt. Geschwind, verkriecht, versteckt, verbergt euch. Hierher, Jäger, jagt mich, greift mich, fangt mich doch, wenn ihr könnt. Das ist ein stattlicher Löwe! Jawohl, Männer! Lasst die anderen Tiere laufen! Geht dort! Mit der krausen Mähne ist der prächtigste von allen! Ja! Er bringt uns einen prachtvollen Preis! Hier bin ich! Da ist er! Schneidet ihm den Fluchtweg ab! Zu spät! Da war ich mal! Treibt ihn in die Enge! Werft die Schlinge aus! Schleudert das Netz über ihn! Ich bin längst wieder auf und davon! Hier bin ich! Oh Mann, dieser ausgefuchste Löwe ist schneller als der schnellste Windhund. Ich bin schon ganz aus der Puste. Verflixter Mist. Dort hinten verschwindet das Biest am Horizont und wir haben das Nachsehen. Verfluchter Dreck. Die anderen Tiere sind auch entflohen und wir Jäger stehen hier mit leeren Händen herum. Indes sich die anderen Tiere zitternd und bibbernd nach Sonnenuntergang verkrochen und versteckt hatten, war der seltsame Löwe brüllend nach Sonnenaufgang gerast. Immer vorbei an dem dichten Urwald, über die weite Steppe und an dem reißenden Fluss entlang, bis seine Verfolger erschöpft aufgaben. Sodann machte Ali einen Freudensprung und lief auf Schleichwegen zurück zu den anderen Tieren, die ihn begeistert empfingen. Trompete ich als Elefant hinaus. Er kommt gesprungen. Unser Retter. Das hast du großartig gemacht, Ali. Am liebsten würde ich dir auf die Schulter klopfen, wenn ich nicht vor lauter Rührung so große Krokodilstränen vergießen müsste. Ja, wir ahnten gar nicht, was du alles kannst. Du bist der Allerklügste. Natürlich außer mir, dem Vogelstrauß. Oh, und meiner Wenigkeit. Du meinst deiner Gewichtigkeit, Nilpferd. Affenschwanz. So darf ich bei euch bleiben? Solange du lustig bist. Du siehst zwar seltsam aus mit deiner krausen Mähne. Aber das ist gerade das Schöne an ihm. Nicht wahr, Simba? Wohlgeknurrt, Leo. Wir Löwen werden jeden Braten, jedes Wasserloch und die schattigsten Sonnenpalmen mit ihm teilen. Ja, bitte, Ali. Hab ich es dir nicht immer gepiept? Nicht verzagen, Egon fragen. Dann werden wir das Löwenkind schon schaukeln. Und nun feiern wir ein Jubelfest. Ein Jammer, dass wir keine Bananen haben. Holla, Affe. Bananen gibt es hier oben auf meiner Palme in Hülle und Fülle. Hey, hopp. Fang auf, Mäuserin! Yeah. Und was daneben fällt, spieße ich mit meiner Nasshornspitze auf. Habt ihr schon den seltsamen Löwen gesehen? Den mit der krausen Löwenmähne. Ach, ist der seltsame Löwe schön!